Wutpilger, Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur auf Radio Lotte Weimar. Über Träumen splittern Sterne, Wünsche fallen aus und ein. Und ich wünsch mir einen Bruder, der mir beisteht. Ich bin kein. In Geschäften stehen Schlangen, von der Straße kommt das Geld. Ich bin eine Kaufhauspuppe, der kein Schaufenster gefällt. Unter Menschen wohnen Schatten, jeder Mensch ist ein Versteck. Guter Mond, du gehst so stille über meinen Kopf hinweg. Ich begrüße euch herzlich zur Sendereihe Wutpilger Streifzüge auf Radio Lotte in Weimar. Ihr habt soeben ein Lied von der Gruppe Teurer denn je gehört. Es handelt sich dabei um eine Aufnahme von 1988, ein Lied, das ursprünglich 1986 auf dem Kassettensampler Bandschaden erschienen ist, und zwar als Beilage zu einer Zeitschrift mit dem sympathischen Titel Schaden. In dem Lied sind die Zeilen enthalten: In Geschäften stehen Schlangen, von der Straße kommt das Geld, ich bin eine Kaufhauspuppe, der kein Schaufenster gefällt. Die Stichwörter, die in diesen Zeilen vorkommen, also Geschäfte, Geld, Kaufhauspuppe, lassen nicht auf eine Gesellschaft schließen, in der die Formen der kapitalistischen Vergesellschaftung verschwunden sind. Dass dieses Lied in der DDR geschrieben wurde, mag ein Beleg dafür sein, dass es in der DDR Menschen gegeben hat, die zumindest eine Ahnung davon hatten, dass im Ostblock die grundlegenden Kategorien des Kapitalismus nicht aufgehoben waren. Dass dieser Kaufhauspuppe, von der da die Rede ist, kein Schaufenster gefällt, mag wohl dafür sprechen, dass es in der DDR Menschen gegeben hat, die sich in Gegnerschaft zur sozialistischen Bürokratie befanden, ohne dass sie die BRD als eine Alternative begriffen haben. Nach einer solchen Widerständigkeit Ausschau zu halten, darum soll es in der kommenden Stunde in dieser Sendung gehen. Seit dem Niedergang der Sowjetunion und mit dem Sieg der freien Marktwirtschaft scheint es, als ob die Geschichte stillgestellt wäre, als wäre ein Ende der Geschichte erreicht. Die Menschheit, so könnte man meinen, hat damit ein historisches Stadium erreicht, in dem sie sich, wenn nicht in der besten aller Welten, so doch in der einzig möglichen Gesellschaftsordnung befindet. Dennoch muss sich die kapitalistische Welt als eine von Krisen und Umbrüchen geschüttelte ständig vor ihren Bewohnern rechtfertigen, rechtfertigen vor den Menschen, die nicht als das Anhängsel einer Maschine geworden sind. Diese Legitimation, diese Werbung für die Verhältnisse, ist dabei nicht etwas, das von oben aufoktroyiert werden müsste, sondern es ist selbst das Bedürfnis derjenigen, denen ihr eigenes befangenes gesellschaftliches Handeln verdinglicht als eine objektive Gewalt gegenübersteht. Im Blick auf die Geschichte stellt sich diese damit unweigerlich als ein logischer Ablauf dar. Alles ist notwendigerweise auf den Zustand zugelaufen, in dem wir uns jetzt befinden. So wird in den Geschichtsbüchern eine Geschichte gezeichnet, in der einmal die Welt in ein gutes und ein böses Lager aufgeteilt war. Die freie westliche Welt auf der einen Seite und die stalinistische Diktatur auf der anderen Seite. Es ist nicht zu leugnen, dass etwa Individualität in den Ländern der freien Marktwirtschaft weitaus besser möglich war. Der Zwang zur Planerfüllung ließ in der Sowjetunion keinen noch so kleinen Spielraum. In den Gulags kam die Irrationalität einer angeblichen Vernunft des Plans zum Vorschein. Das Argument des geringeren Übels, das uns den Ist-Zustand als besten aller möglichen verkaufen will, verstellt jedoch jede Perspektive hin zu einer Emanzipation von einem Zustand eines sinnlosen und immer noch menschenunwürdigen Daseins. Den Kommunismus hatten wir doch schon mal, ist eine Redeweise, der entgegengehalten werden muss, dass das nicht der Kommunismus gewesen ist. Die Trennung in einen kapitalistischen und einen nicht-kapitalistischen Block muss als eine Trennung des Scheins denunziert werden. Spätestens mit der neuen ökonomischen Politik der Sowjetunion war doch klar, dass sich auch diese Länder an den Maßstäben eines kapitalistischen Weltmarkts orientierten. Nachdem eine nachholende Modernisierung sich im Osten brutal den Weg gebahnt hatte, war es nur folgerichtig, dass diese Trennung aufgehoben wurde und sich die Globalität der kapitalistischen Verhältnisse entpuppen konnte. Walter Benjamin spricht davon, die Geschichte gegen den Strich zu bürsten, sie wie ein Maulwurf zu durchwühlen. Gerade wenn man die Geschichte nicht als eine notwendige Abfolge, als einen logischen Ablauf denkt, wenn man die Möglichkeit einer menschlichen Emanzipation aufrechterhalten will, lohnt es sich, nach Randfiguren Ausschau zu halten, nach Positionen und Impulsen, die in der offiziellen Geschichtsschreibung nicht vorkommen. Diese Sendung will mit den folgenden Beiträgen einen Eindruck davon vermitteln, wie sich randständige Künstlerinnen, Experimentatorinnen, Widerständige in der DDR äußerten, welche Perspektiven und Ideen sie hatten. Zonik, kulturelle Randstandsblicke und Involvierungsmomente, so heißt eine Zeitschrift, die bisher 17 Mal erschienen ist und einen Fokus auf subkulturelle und experimentelle Äußerungen im Ostblock legt. 2008 erschien als Sonderausgabe der Zonik ein Band mit dem Titel Spannung, Leistung, Widerstand, in welchem dem Magnetbanduntergrund in der DDR nachgegangen wird. Magnetbanduntergrund deshalb, weil die meisten Untergrundmusikgruppen ihre Lieder auf selbstüberspielten Tonbandkassetten weitergaben. Alexander Pelemann, Mitherausgeber der Zonik, war im Rahmen der Reihe Kunstspektakel Revolution im Februar in der ACC-Galerie hier in Weimar zu Gast und referierte über einige experimentelle Gruppen, die sich in der Nischenkultur der DDR gebildet hatten. Als eine wichtige Figur führt Pelemann dabei den Anarchisten und Lyriker Bert Papenfuß an. Bert Papenfuß gehört eben zu dieser Generation der so um 55 geborenen, eigentlich aus Mecklenburg, dann irgendwann so Mitte, Ende der 70er Jahre in Berlin aufgeschlagen, vorher schon sehr stark so linksradikal, anarchistisch vorgeprägt, schon in Greifswald, wo ich auch lange gelebt habe, dort eine Gruppe namens Anarcho Power Greifswald gegründet hat. Also mit 3-4 Mitstreitern, also im Grunde genommen so ein bisschen Übernahme im Grunde genommen dessen, was eben auch im Westen so post 68 in der sich radikalisierenden Studenten- bzw. linksradikalen Bewegung en vogue war. Und das hat man dann sozusagen versucht, ein bisschen zu DDR-Maßstäben so umzubiegen, sich so terroristisch sympathisierend, auch relativ bewegend, vor allen Dingen eher so Bewegung 2. Juni, was ja alles eher ein bisschen hedonistisch angelegt war in West-Berlin. Und Bert Pappenfuß traf dann so 76, 77, wie gesagt, in Berlin auf, hat erst noch, wie viele aus seiner Generation, versucht, in so offiziellen Publikationen Fuß zu fassen. Da gab es so ein paar für junge Lyrik. Temperamente war ein ganz wichtiges Heft. Hat dort so ein paar Sachen veröffentlicht und hat dann sehr schnell aber Auftritts- und Publikationsverbot bekommen, was jetzt nicht so direkt ausgesprochen wurde, sondern es war einfach klar, Manuskripte werden abgelehnt, Auftritte werden irgendwie verhindert. Hatte natürlich die Stasi auch schon im Nacken. Also sehr schnell hatte man dann so einen operativen Vorgang, wie das hieß, also wenn man beobachtet wurde und war umringt von inoffiziellen Mitarbeitern, den berühmten IMs. Und Bert Papenfuß hat schon in Schwerin, in dieser Zwischenstation, angefangen, so mit Leuten so ein bisschen herumzuklimpern, da so ein Bandprojekt aufzuziehen. Die zogen dann auch alle langsam nach Berlin und haben dann schnell eine Band gegründet, 1979, also ganz frisch so NDW-Punk aufnehmend, gleich mit einem höchstmöglichst provokativen Namen, die ist nämlich der Schwarze Kanal. Wer das kennt, der Schwarze Kanal war eine Sendung jeden Montag im DDR-Fernsehen, immer nach dem Ufer-Unterhaltungsfilm aus dem Dritten Reich, kam Karl Eduard von Schnitzler, also ein Chefpropagandist der DDR, und hat im Grunde versucht, das Westfernsehen zu sezieren und daran so DDR-Propaganda aufzuziehen. Also der Schwarze Kanal war natürlich das Westfernsehen, das die Gehirne der DDR gewaschen hat und gegengewaschen werden musste. Und also insofern war das also schon ein sehr provokativer Name. Die Band hatte auch so 2, 3 Auftritte, auch so in Ateliers, Kirchenkreisen. Und später entwickelte sich aus dieser Band dann sehr wichtige so Art-Punk-Band namens Rosa Extra. Wiederum auf einem anderen Feld ein provokativer Name, weil Rosa Extra war eine Damenbinde. Ja. Und Bert Papenfuß hat dann mit verschiedensten Musikern zusammengearbeitet, unter anderem halt für diese erwähnte Band Rosa Extra Texte geschrieben. Und eben auch mit diesem Punk-Gitarristen Lutz Heiler, der kam von der Band namens Saalschutz, zusammengearbeitet. Und diese Aufnahme ist eben vom 6.12.81. Man könnte vermuten, die Aufnahme hat übrigens ein sehr berühmter Kameramann gemacht, Thomas Plenert, sehr wichtig in der DEFA und mit Wim Wenders zusammengearbeitet und so weiter. Und das Absurde, gerade auch bei dieser Stasi-Problematik, ist, dass viele der Fakten, die wir so aufbereitet haben, gerade was jetzt so die Liner Notes angeht, bei den 2 CDs, die diesem Buch ja beiliegen, was dieses Buch auch von anderen Büchern in diesem Feld so abhob. Es war uns also wichtig, die tönenden Artefakte zu heben und überhaupt mal zu zeigen, wie klang das eigentlich? Wie hörte sich das an? Was schwingt da so mit? Anstatt also nur darüber zu schreiben und das also den Imaginationen überzulassen. Und sehr viel an diesem Faktischen, was rausgefunden wird, wer hat wann, mit wem, in welcher Besetzung, wo aufgenommen, wer hat die Aufnahmen gemacht und so, ist im Grunde genommen absurderweise den Stasi-Akten entnommen worden. Das war sozusagen der beste Archivar für Szenefaktisches, weil die also wirklich versucht haben, akribisch mitzubekommen, wer macht da nur was, wer schreibt die Texte, was ist in den Texten drin und große Textanalysen erstellt haben und darauf konnte man jetzt ja dadurch, dass es sehr zugänglich ist, dann zurückgreifen, hat uns sehr geholfen, so im Nachhinein. Ja, diese Aufnahme also auf dem Dachboden, ein Publikum, das teilweise vielleicht auch nicht so ganz weiß, womit es da konfrontiert wird und das schaut er sich dann so an. Und schon bin ich nachdenklich gegen euch. Doch noch habt ihr nichts davon, Komma. Hochgeörtes und wohlnaseweises, zu laut, ach wo, komm her, Quatsch. Ich setz deine Triebe frei ein, das Treibsand, sei es Schwammholz. Lass der klingenden Musik von Rock und Flöten, und nicht diesmal noch die Flöten flöten, auch in der Alchemie bewundert fein sein, gegen Schweinsäffer, sein Skalpmorder. Denen tut jetzt dies weh, weil sie das versäumt haben, und schon sehen sie 10 Jahre älter aus. Ich bin gegen sie, ohne für andere zu sein. funkelte. Ei, zwei, drei, in die Blöcke emporkommen. Wer bleibt, bleibt hier. Wer steigt, steigt eben. Wer steigt und aufsteigt, der aufsteigt, fliegt auf. Das ist zwar hart, aber sei es wie es sei in deinem Kopf, ist es wie es ist in deiner Welt. Aber, erstens stirbt es sich nicht so leicht. Und wenn du zweitens doch hinüberrutschst, dann ist das drittens auch kein Wortbruch. Schein, scheinheiliger gern, erstrahlt Wahrheit und Wahrschein, vereinzelt, bescheuert, aufgeraucht. Die fahrscheinlos waren, ehemals Schwarzgefahrene, vereinsamte Vergeistiger, ausbauten das Über-Ich zum Staat und beschnitten sich willig, lohnheisch, vergeistet, begastert, abgegeist. Ja, Bert Papenfuß und Lutz Heiland 1981. An Bert Papenfuß kann man eigentlich so eine klassische Nicht-Karriere der DDR so klar machen. Also der hat in Greifswald versucht, Abitur zu machen, hat sich dann geweigert, 3 Jahre zur Armee zu gehen, also Mitte der 70er Jahre. Kam aber eigentlich schon aus einem sehr staatstragenden Haushalt. Vater war ein wichtiger Militärmediziner an der Greifswalder Universität. Und der hätte das auch wieder hingebogen, dass sein Sohn also weiter dort Abitur machen kann, auch wenn er sich jetzt geweigert hat. Bert Papenfuß hat sich dem dann aber wiederum auch verweigert und hat dann eine ganz normale Lehre gemacht als BMSR-Techniker, hieß es damals. Also Betriebsmaschinenschlosser, wofür das R steht, weiß ich gar nicht. Und ist dann aus Greifswald weggegangen, eben auch, weil natürlich mit dieser Anarcho-Power-Gruppe man da sehr schnell auffällig wurde in so einer kleinen Stadt und dann die Stasi ihn auch mal einbestellt hat und gesagt, also dass er ganz genau weiß, was da so abgeht. Und ihm natürlich dann auch gleich das Angebot gemacht hat, er könnte sich nützlich machen. Dann hätte er keine Probleme, also sprich eine Einwilligungserklärung unterschreiben als informeller Mitarbeiter. Dem hat er sich dann auch verweigert. Die beste Verweigerung diesbezüglich war eigentlich, das allen zu erzählen, also Dekonspiration, nennt sich das, es öffentlich zu machen. Und dann hat einen die Stasi dann auch mehr oder weniger in Ruhe gelassen, es sei denn, sie hat also sehr, sehr viel von einem erwartet. Und wich dann aber diesem Druck aus, ging nach Schwerin und hat dann angefangen, beim Theater zu arbeiten als Beleuchter. Und ist dann nach Berlin weitergegangen, hat dort Ähnliches getan. Und das waren so typische Jobs für Leute, die in dieser Subkultur mehr oder weniger unterwegs waren. Also Theaterarbeiter waren schlecht bezahlt und das war ein relativ freier Job. Da musste man nicht unbedingt jetzt so viel Vorbildung mit hineinbringen. Das war so ein typischer Job für so DDR-Bohemians. Was also bedeutete, man versuchte sich um einen Job zu kümmern, bei dem man möglichst wenig von irgendwelchen Obmännern, Parteileuten oder so weiter ideologisch, beobachtungsmäßig bedrängt wurde. Man hat seinen Job hingelegt. Zu DDR-Zeiten wurde ja auch jetzt nicht so unbedingt angestrengt gearbeitet. Oder man versuchte es jedenfalls zu vermeiden. Typische andere Jobs waren zum Beispiel Friedhofsgärtner, Postboten, Na, und sonstige Hilfstätigkeiten. Das hieß, man hat seinen Job gemacht, man hat relativ wenig Geld bekommen, aber das Leben war ihm auch sehr, sehr, sehr billig. So eine durchschnittliche Monatsmiete im Prenzlauer Berg, was ja so ein bisschen der klassische Szenebezirk damals war, einfach aufgrund dessen, dass er da komplett verfallen war und dort also wirklich nur sehr wenig Miete genommen werden kann. Eine klassische Durchschnittsmiete für so eine Einzimmerwohnung, vielleicht Toilette halbe Treppe tiefer, wo dann im Winter die Toilette einfroren und so weiter, waren vielleicht so 30 Mark der DDR. Ein Bier hat 45 Pfennig gekostet und so weiter, ein Brötchen 5 Pfennig. Das heißt, das Leben war sehr billig und man hat auf Konsum verzichtet und hat sich dadurch Freizeit bzw. Freiraum geschaffen und hat dann seine Kunst gemacht, was auch immer. Musik, Lyrik, Theaterstücke, Siebdruck und so weiter. Seit den Ende der 70er Jahren, beginnt in Dresden, gab es auch eine sehr gewitzte Methode, das Publikationsverbot der DDR zu umlaufen. Grundsätzlich musste ja alles, was künstlerisch irgendwie in die Außenwelt ging, genehmigt werden. Also egal, ob das Publikationen waren, irgendwelche Tonaufnahmen, Bilder, Ausstellungen, alles musste irgendwie durch ein Genehmigungsverfahren. Bands brauchten grundsätzlich, wenn sie spielen wollten, eine Einstufung, das heißt eine Auftrittsgenehmigung, die gleichzeitig so eine Verdiensttaxierung war, dann gab es so verschiedene Stufen, in die wurde man von einer Kommission bestehend so aus verdienten Musikern und Kulturpolitikern, vor der man so aufspielen musste, die dann so über Habitus, Textinhalt und Musik dann ihr Urteil fällte, vor der musste man dort auftreten und die haben dann gesagt, okay, ihr seid jetzt Sonderstufe oder Oberstufe oder wie auch immer. Und das hieß dann pro Kopf, kann man so 6 Mark pro Auftritt verlangen oder so. Das war dann wirklich auch ganz reglementiert. Und natürlich konnte da eine Punkband Anfang der 80er Jahre nicht einfach vor so einer Kommission spielen. Das war vollkommen undenkbar. Das heißt, alle Auftritte waren illegal. Fanden auch in illegalen Räumen statt. Mit kleinen Ausnahmen, so halblegalen Dingen, Kunstfasching. Hier auch in der Bauhaus-Uni, so der Fasching, da traten dann auch schon mal so New Wave Bands auf, wo man sich so reingeschmuggelt hat. Und ja, und wie gesagt, in diesen gesellschaftlichen Nebenräumen hat man sich so eingenistet und seine Dinge gemacht, unter anderem eben auch Publikationen. Und dieses Umlaufen der Publikationsverbote wurde durch Siebdruck getan. Das heißt, man hat also originalgrafische Auflagen gemacht und dann dort Texte dazwischen geheftet. Und das also so als originalgrafische Ausgaben dann in Umlauf gebracht. Es umfasst aber auch selten mehr als 30 bis 50 Exemplare. Das heißt, die gesamte Öffentlichkeit, die man sich damit geschaffen hat, die auch mehr oder weniger als eine Zirkulation im eigenen Kreis zwischen den Städten war, zwischen den Zentren, war doch eine sehr, sehr eingeschränkte. Zumindest bis Mitte der 80er Jahre. So, dann gab es einen Umbruch, über den wir später noch reden können und werden. Und naja, Bert Papenfuß, wie gesagt, an dem hangeln wir uns jetzt vielleicht ein bisschen lang, hat dann also da seinen Theaterarbeiter hingeliefert, hat dann versucht, freischaffender Schriftsteller zu sein, was mehr oder weniger daran bestand, also von irgendeinem Verlag so ein Papier zu bekommen, dass man an einem Buch arbeiten würde, das irgendwann erscheint. Da musste man aber auch so eine Verdienstgrenze erreichen, das hat er nie geschafft. Und er hat sich dann als Sekretär bei einer schon als freischaffend aktiven Schriftstellerin, Elke Erb, eine ganz wichtige Figur in der Prenzlauer Berg-Szene, so eine Art Mentorin zusammen mit Adolf Endler, das war so die Generation über den erwähnten. Adolf Endler war im letzten Jahr verstorben, so als der ein bisschen Vater der Prenzlauer Berg-Szene, der auch dieses Wort Prenzlauer Berg-Connection geprägt hat, hat sich dort als Sekretär anstellen lassen. Also im Grunde auch so eine Scheinbeschäftigung. Und sich dann halt durchlaviert und, um das vielleicht an seinem Beispiel noch fortzuführen, durchlavieren ging dann eben auch besonders gut, wenn man irgendwie Kanäle in den Westen sich geschaffen hat. Bert Papenfuß hat so ab 1985 dann de facto auch illegal im Westen publiziert, darüber also Westgeld bezogen und dann konnte man natürlich besonders gut im Osten aufgrund natürlich dieses absurd hohen Umtauschkurses existieren. Gleichzeitig hat sich im Westen so ab vielleicht so Mitte der 80er Jahre auch so eine Art Sammlerszene ergeben für diese originalgrafischen Bücher, die dann also auch aus dem Land geschmuggelt wurden, eigentlich meistens über so meistens Diplomatenwege. Und da hat man dann auch Westgeld dran verdient und konnte sich dann eigentlich zumindest dieses auf sozial, konsummäßig niedrigem Niveau abgestützte Leben in der DDR leisten. Das reicht aber natürlich vielen nicht und viele haben dann das Land eben auch im Laufe der Zeit verlassen. Es gab eine ganz große Ausreisewelle 1984, wo sich das so angestaut hatte. In den 70er Jahren sind eigentlich nur wenige Leute ausgereist. Das hing vielleicht auch mit diesem gesellschaftlichen Klima im Westen zusammen, dass man sich sagt, also weil eher sehr kapitalismuskritische Zeiten waren, also das zu den Bedingungen sozusagen die Fronten zu wechseln, ob das so angebracht war. Es war eine große Diskussion in den Kreisen. In den 80ern, die sich ja eher un- oder antipolitisch gerade in diesen Kreisen entäußerten, war das dann also ganz klar, dass man irgendwann in die DDR-Grenzen stößt und dann das Land verlassen muss, weil es einfach nicht weitergeht. Ihr hörtet eben die Gruppe Ornament und Verbrechen mit dem Titel When I Am, I Am Not. Ornament und Verbrechen, eines der zahlreichen Projekte, an denen Bert Papenfuß beteiligt gewesen ist. Vereinsamte, Vergeistigte ausbauten das Über-Ich zum Staat und beschnitten sich willig, lohnheisch. In seiner Gedichtlesung begleitet von Lutz Heiler spricht Bert Papenfuß vom Über-Ich, das zum Staat ausgebaut wird und übernimmt damit, ob bewusst oder unbewusst, eine Kategorie aus Freuds Psychoanalyse. Damit stellt sich eine Assoziation zu den Surrealisten her, denen die Entdeckung des Unbewussten eine wichtige Quelle im Kampf gegen die bürgerliche Ordnung gewesen war. Texte und Bilder der Surrealisten hatten auch eine Ausstrahlung auf widerständige Künstlerinnen in der DDR. Während Louis Aragons Romane in der DDR veröffentlicht wurden, da dieser sich nach der Spaltung der Pariser Surrealistengruppe zur Sowjetunion bekannt hatte und fortan realistische Romane schrieb, waren surrealistische Manifestationen in der DDR lange Zeit schwer zugänglich. Erst 1986 erschien im Reclam-Verlag eine Zusammenstellung wichtiger Texte der Surrealisten, die von Karl-Heinz Bark herausgegeben und kommentiert wurde. Eine surrealistische Stimmung, eine gewisse surreale Absurdität ist in zahlreichen Kunstobjektivationen in der DDR zu spüren. Ein direkter Bezug auf die Pariser Surrealistengruppe findet sich dahingegen selten. Eines der wenigen Beispiele, bei denen ein direkter Bezug stattfand, ist die Zeitschrift Caligo, die um das Jahr 1985 dreimal erschien und von Ronald Lippock und Hendrik Gericke unter den Pseudonymen Long Gompa und Charon herausgegeben wurde. Auffällig in den Texten, die in dieser Zeitschrift veröffentlicht wurden, ist, dass hier kleine Gesten und Entdeckungen von größter Bedeutung sind. Während die Pariser Surrealisten auf Hegel, Marx, Freud sowie auf ein fundiertes Wissen über die französische Geschichte der Dichtkunst zurückgriffen, sind in diesem Fall kleine Seltsamkeiten und Skurrilitäten von größter Bedeutung, ohne dass dabei auf ein differenziertes philosophisches System zurückgegriffen wurde. Während in Frankreich zwar die Entdeckung des Unbewussten ein Skandal für die Bürgerlichkeit gewesen war, konnte der Surrealismus in der Nachkriegszeit dort problemlos in den Schulbetrieb, die Museen oder als gerahmte Bilder in die Zahnarztpraxen übernommen werden. Das Absurde der Surrealisten ist keine Gefahr mehr. Herrschaft ist differenziert, funktioniert hier nicht über direkte Unterdrückung. In der DDR jedoch hielt der Staat seine Herrschaft immer noch über direkte Repression und Unterdrückung aufrecht. Jede noch so leise und sogar unbeabsichtigte Regung gegen die Rationalität der Vernunft des Plans musste unterdrückt werden. Dementsprechend war es hier naheliegend und eindeutig, den Traum, das Unbewusste, den Zufall gegen die Herrschaft ins Feld zu führen und das ohne ein großes politisches Programm oder einen philosophischen Begründungszusammenhang mitliefern zu müssen. In dem Text Traktat über die Lust am Fleisch werden etwa die Assoziationen, denen sich der Erzähler während einem Besuch in der Fleischerei hingibt, zu einer ekstatischen Bedrohung für die herrschende Rationalität. Ihr hört nun das Traktat über die Lust am Fleisch von Hendrik Gericke. Traktat über die Lust am Fleisch. Vor einiger Zeit überkam mich die wunderbare Gewissheit einer Erkenntnis, einer vagen Ahnung, die mich der Offenbarung einer unserer unzähligen geheimen Lüste entgegentrieb. Ich meine unsere Lust am Fleisch. Sie hat sicher ihren Ursprung in der natürlichen und lebensnotwendigen Gier unserer Vorfahren, die noch kein Feuer kannten und mit bloßen Händen blutige Klumpen aus ihrer Beute rissen, um sie roh zu verschlingen. Meiner eigentlichen Entdeckung ging ein Erlebnis im Wartezimmer voraus, in dem ein kleines vierjähriges Mädchen gelangweilt herumquengelte und das Ablenkungsbrötchen seiner Mutter abwies, um immer wieder nach einem Paket mit rohem Fleisch zu greifen. Als die Mutter es außer Reichweite legte, fing es an zu schreien und zu trampeln, bis es sich schließlich hinwarf und auf dem Boden sühlte. Mir fiel sofort ein Bild von Magritte ein, auf dem ein Mädchen in einem gepflegten Mantel herzhaft in einen toten Vogel beißt, wobei es sich Gesicht und Pelzkragen mit Blut besudelt. Ich überlegte belustigt, wie die anderen Leute wohl reagiert hätten, wenn die Mutter dem Drängen des Kindes nachgegeben hätte. Zweifellos wären sie verwirrt und empört. Anders bei einem Stück gebratenem Fleisch. Niemand hätte Einwände gehabt. obwohl der gleiche Stoff lediglich in einem anderen Zustand gewesen wäre. Ich begriff den Unterschied nicht. Kurze Zeit später hatte ich den Vorfall scheinbar vergessen und ging in einen Fleischerladen, wobei ich eigentlich nichts einzukaufen hatte und es auch gegen meine Gewohnheit ist, mich, wenn es voll ist, anzustellen. Gelangweilt wartend schaute ich der Verkäuferin zu, die gerade eine alte Frau bediente und auf deren Wunsch hin in einen großen Fleischberg stach, um einen wahrhaft riesigen, von Blut purpurnen Herzlappen hochzuhalten. Als nächstes wickelte sie Gehirn in Pergament, quetschte es zu einer handlichen Kugel und klatschte es auf die Waage. Nacheinander schnitt, riss, hackte und metzelte sie krachende Knochen, schmatzendes Fett, endlose Fleischstränge, Leberklumpen und alles, was so ein Kadaver hergibt, zu Scheiben, Würfeln und Lappen. Alles um mich herum schien noch zu zucken, auf Haken gespießt, auf Kacheln und Hauklötze geklatscht und in Glasvitrinen sortiert und gehäuft, blutend. Die Verkäuferin zerlegte und wütete in ganzen Herden von Vieh und die Kunden beäugten diese Scheußlichkeiten neugierig, aber gelassen, suchten, schätzten ab und sackten die Leichenteile ein. Es war ein Ritual. Die Menschen gaben sich für Augenblicke des Tages ganz dem Fleisch hin. Die Messer, Beile, Haken, Hauklötze und Kacheln atmeten eine wunderbare Perversität. Und ich wand mich in einem angenehmen Ekel, der über allem hing. Verurteilt mich nicht zu schnell. Vergesst nicht, ich bin einer von euch. Thank you. Ihr hörtet das Traktat über die Lust am Fleisch, ein Text von Charon aka Hendrik Gericke, erschienen in der DDR in der Zeitschrift Caligo, hier eingesprochen von Birgit Hohlfeld. Ein Merkmal dieses Textes ist, dass der Erzähler, ähnlich wie in Aragons Pariser Landleben, seine Umgebung sehr genau betrachtet, dabei aber realistische Beschreibung und Fiktion fließend ineinander übergehen. Der Erzähler lässt seinen Assoziationen, die die beobachteten Geschehnisse in ihm auslösen, freien Lauf und lässt sie in das Geschehen einfließen. Ebenfalls auffällig ist, dass der Erzähler eine Parallele zwischen zwei Ereignissen konstatiert, zwischen dem Geschehen im Wartezimmer und dem Geschehen in der Fleischerei. Ihm begegnet mit diesen beiden Ereignissen die scheinbar zufällige Wiederholung desselben Motivs. Der Erzähler hat eine gewisse Aufmerksamkeit gegenüber solchen Zufällen. Eine typisch surrealistische Haltung, eine Wachsamkeit gegenüber dem Ungewöhnlichen oder Absurden. Der Text handelt also von der Lust an rohem, blutigem Fleisch, fast ekstatisch wird das Zerlegen des Fleisches in der Fleischerei beschrieben. Dass diese Lust vorhanden ist, macht einer Ahnung den Weg frei, die durchaus etwas Bedrohliches hat. Eine Ahnung, dass unter der Oberfläche des Sozialismus, der planvollen und vernünftigen Gesellschaftsordnung, eine irrationale, urwüchsige, unkontrollierte Kraft lauert. Der Erzähler verweist auf Rituale der Urmenschen, die sich einmal am Tag ganz dem Fleischesrausch hingegeben haben sollen. Zum Vergleich sei hier eine Konstruktionsmethode aus einem Film von Sergei Eisenstein herangezogen. In seinem Film Streik demonstriert Eisenstein die Brutalität einer Massenerschießung von Arbeitern, indem er in die Szenen der panischen Flucht der Arbeiter immer wieder brutale Szenen aus einer Schlachterei hereinschneidet. Die Analogie zwischen der brutalen Schlachtung und der Massenerschießung steigert die Grausamkeit des Geschehens zu einer unerträglichen Intensität. Auch im Traktat über die Lust am Fleisch dienen die Bilder des Schlachtens der Demonstration einer realen Grausamkeit. Das Gegenbild, welches die Analogie aber vollständig machen würde, bei Eisenstein die fliehenden und stürzenden Arbeiter, fehlt hier. Und dies ist kein Zufall. Wäre das Gegenbild klar ausgesprochen, hätte die Repression des Staates sofort angesetzt. Wer sich in einer gewissen Szene befand und wer es wissen wollte, der wusste, bewusst oder intuitiv, was hier gemeint war. Die Grausamkeit des Alltags einer repressiven Gesellschaft, die es nötig hatte, Träume, Ängste, das Wissen von der Möglichkeit, etwas ganz anderem zu verdrängen. Im Traktat über die Lust am Fleisch wird die Normalität zum Absurdum. In dem Moment, in dem der Erzähler sich weigert, einen Unterschied darin zu erkennen, ob man in ein rohes oder ein gebratenes Stück Fleisch beißt. Zwar gibt sich der Autor selbst der Lust an der Grausamkeit hin, doch er mahnt am Ende: Verurteilt mich nicht zu schnell, vergesst nicht, ich bin einer von euch. Während sich die Zeitschrift Caligo also tatsächlich an Vorbildern aus der Avantgarde orientierte, ist das Besondere an experimentellen Gruppen in der DDR oft, dass hier eine Aktivität stattfand, die sich nicht an Vorbildern abzuarbeiten hatte. So etwa die Frauengruppe Exterra XX in Erfurt, die mit Fotografie, Film, Musik und Performance experimentierte. Nach der Wiedervereinigung bemühte sich die Gruppe um ein eigenes Haus, um Raum für Aktivitäten und Austausch mit anderen Künstlerinnen zu haben. Daraus entstand das Kunsthaus Erfurt. Ich habe mich mit Monique in der letzten Woche im Kunsthaus in Erfurt getroffen und sie über die Gruppe Exterra XX befragt. Exterra XX hat sich Anfang der 80er Jahre gegründet, also 84 exakt, das ist so das Datum, was man festschreiben kann, so als Gründungsdatum. Und ja, existiert Exterra X ziemlich lange als Gruppe, also bis Mitte der 90er war es auch als Gruppe noch aktiv. Es gibt die Frauen einzeln noch, aber zusammengearbeitet haben sie noch bis Mitte der 90er, also so gut 10 Jahre, das ist eine lange Zeit für eine Gruppe. Die Gründung als solche war jetzt nicht so eine administrative Gründung, dass man sich hingesetzt hat und ein Konzept hatte und sagt, aufgrund eines Konzeptes, wir wollen jetzt eine Gruppe gründen, eine Künstlerin-Gruppe, sondern das ist mir fließend entstanden. Also es ist mal, ja, aus dem Leben entstanden. Ich bin ja damals von Berlin, also ich komme ursprünglich aus Berlin, damals ist eben schon lange her, Anfang der 80er nach Erfurt gekommen, das heißt nach Thüringen. Und für mich war es dann ganz wichtig, hier auch Leute zu finden, die so in dem Kunstbereich was machen. Und wenn man neu in die Stadt kommt, dann guckt man erstmal, was gibt es für Potenzial für Leute, mit welchen Leuten hat man Lust, was zu machen. Und da sind mir einzelne Frauen aufgefallen. Unter anderem hatte ich dann, wie gesagt, das war eigentlich auch so das Entscheidende, ersten Kontakt mit Gabriele Stötzer, damals Gabriele Kachold, die als Autorin hier in Erfurt gearbeitet hat und auch so ihr Geld verdient hat im Osten, eher unorthodox, nicht mit einem festen Arbeitsverhältnis, sondern mit so Nebenjobs wie, sie hat dann Teppiche gewebt und ja, Pullover gestrickt, ist in Zopa gefahren, hat die Wiesente geschoren und daraus ich Wolle gesponnen, Pullover gestrickt und die verkauft. Jedenfalls, sie fiel damals auch auf und für mich war das ganz spannend. Und zusammen auf der Frauenstrecke haben wir uns dann so kennengelernt als Freundinnen und haben angefangen, in dem Bereich, sagen wir, wo es eine Schnittmenge gab, zusammen was zu machen. Das war im Bereich Fotografie, haben Fotoserien gemacht und fingen dann an, 84, mit dem ersten Film. Also das ist deine Frage, auch nochmal drauf zurückzukommen. Das ist so der Bereich, in dem wir am meisten gearbeitet haben, Anfang der 80er. Im Bereich Fotografie, Film, Super 8 Film war das damals, was sich dann erweiterte, so Mitte, Ende der 80er Jahre auf Performance, Design, also im Performance-Bereich ging. Nun ja, Performance und Film, das ist ja auch irgendwie eine Sache, wenn man das irgendwann Leute bringen will, das braucht ja Räume irgendwie. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Problem war. Oder also wie habt ihr da Räume gefunden oder wie habt ihr überhaupt ein Publikum erreicht? Naja, zum einen die Filme, die als solche, die Drehs, die, das könnte man so im halböffentlichen Raum machen oder auch zum Teil im öffentlichen Raum, eben auch im Anger gedreht, also das ging auch, aber die Vorführung, das war dann schon komplizierter. Wir haben die sicher dann oft im privaten Rahmen gezeigt, hauptsächlich, oder dann im halböffentlichen Rahmen, oder wenn es öffentlich war, das gab es auch, 86 zum Beispiel, da haben wir es im Kinoclub Hirschlachufer gezeigt, einen Film oder mehrere. Also gab es einen Abend, einen Filmabend mit Filmen von XXX, da war das natürlich dann mit Riesenärger verbunden, Ordnungsstrafverfahren, auch Dagmar Wagenknecht, die erinnert sich da immer noch sehr gut dran, hat dann auch damals schon im Kinoclub gearbeitet, Riesenärger bekommen. Wegen dieser Sache, da gab es dann eben Ordnungsstrafverfahren und sowas. Das war damit verbunden, eben Verhaftung teilweise. Also das beziehe ich mich jetzt auf eine Ausstellung, die wir gemacht haben. Das war 84, eine Ausstellung in der Kirschnergasse. Kirschnergasse, das ist in Erfurt ein Ort gewesen. Da haben damals Punks gewohnt, gearbeitet. Also hatten unten auch im Keller Proberaum, konnte Musik gemacht werden und das war dann so ein Zentrum, was sich so etabliert hat, wo viel passierte und da waren wir auch und dort haben wir dann so eine Ausstellung gemacht mit Künstlern aus Berlin, aus Erfurt und da gab es natürlich ganz schnell, also ist mal schnell ein Fokus an der Stadtsicherheit gekommen und daraus hat sich dann später, haben wir das dann auch in Akten gesehen, dann ein dicker OV, also aktenmäßig dicker OV entwickelt, das war diese OV-Herberge. Also ihr seid auf jeden Fall angeeckt und habt ihr euch daraus selber irgendwie als politisch begriffen oder explizit in Gegnerschaft zum Staat? Wir haben jetzt nicht vordergründig politisch agiert, aber auch das Private ist politisch. Wie gesagt, also wenn es zum Beispiel Freiheit sich den Raum sucht und an Grenzen stößt, also selbst in dem Moment, dass immer Einforderung von Freiheit ist, auch was Politisches. So auch wenn es eine künstlerische Freiheit, eine kulturelle Freiheit ist. Und also waren wir auf jeden Fall politisch, vor allem auch in dem Sinne, dass wir eine Unruhestifterin und das haben viel bewegt hier in der Zeit und ja. In dem Sinne waren wir ausgesprochen politisch. Dann würde ich nochmal so auf die Kunst auch zu sprechen kommen. Also was du jetzt gesagt hattest, Performance, das klingt schon, als ob es in eine avantgardistische Richtung geht. Was hattet ihr denn da für Einflüsse oder Inspirationen? Und was für Künstlerinnen waren euch jetzt irgendwie bekannt? Und gab es irgendwie auch eine kunsttheoretische Reflexion von dem, was ihr gemacht habt? Also ja, jetzt weniger. Also wir haben jetzt weniger uns abgearbeitet an irgendwelchen Vorbildern, sondern für uns war es damals wichtig, einmal klar, die 70er, 80er immer noch stark körperbetont agiert. Auch in der Kunst sieht man ja viel, wenn man so alte Sachen also aus den 70ern sieht. Auch Künstlerin sieht man, das war damals eine Zeit, die hat stark körperbetont gearbeitet, auch in den Videoarbeiten, die heute jetzt auch wieder kommt. Also Performance-Kunst ist ja ganz stark gekommen in den letzten Jahren. Und für uns war das also weniger ein Abarbeiten an Vorbildern, sondern es ging erstmal darum, deshalb auch als Künstlergruppe zu arbeiten, ein eigenes Verhältnis zum Körper zu finden, zum Frausein zu finden und ja, das so Thematik, also ein Teil des Themas und das in, wenn man auch, wenn du die Surrealisten magst, auch in surrealen Bildern umzusetzen, also Traumsequenzen, aber nicht in dem Sinne, in diesem esoterischen Sinne von Träumen, sondern also schon starken Bezügen, also bildhaft eher im jungschen Sinn jetzt. Du hast jetzt ja von der Reflexion des Frauseins gesprochen. Ihr wart eine reine Frauengruppe? Wir waren eine reine Künstlerinnengruppe, genau. Mhm. Also wir haben uns, vielleicht, ich müsste eigentlich viel mehr noch erzählen, das hatte ich vorhin auch vergessen. Wir haben uns, wie gesagt, 84 so aus einer Freundschaft gegründet. Da waren es erst 2, 3 Frauen, also das war dann die Gabel, damals Karold, eine Person, eine Freundin von mir, so hat das angefangen und dann hat sich das erweitert. Wir haben jedes Jahr einen Film gemacht. Der Film ist dann, wir waren dann so 10 bis 12 Frauen, jedes Jahr einen Film produziert. Der 84, der erste, der lief dann im Kino in West-Berlin, im Kino Eiszeit. Da gab es ja immer das Stockfilm-Festival, was auch heute noch gibt. Und das damals über Sascha Andersen in Berlin. Also wir hatten auch Bezüge zur Prenzlauer Berg-Szene, zur Autorenszene mit, sagen wir mal, rausgeschmuggelt hat. Also der lief dort, hatte dort Premiere gehabt, also nochmal drauf zu kommen, mehr Öffentlichkeit. Also es gab eine Teilöffentlichkeit. Und da sind natürlich auch Frauen dazugekommen, wie wir gesucht haben, wo sind noch interessante Frauen, wo haben wir Lust, was zu machen. Und die sind auch natürlich aus unterschiedlichen Bereichen gekommen, nicht nur aus der bildenden Kunst, also direkt aus, sind nicht nur Malerinnen gewesen, es waren Autorinnen, es waren Designerinnen, also wirklich, also querbeet, also es waren jetzt keine, sagen wir mal, ja, Durchschnittsfrauen, also das hat sie eigentlich vereint, dass irgendwie alles starke Frauen waren, sagen wir mal, ausgeprägten Charakter, so nett zum Schreiben. Und so den größten Zuwachs gab nochmal eine Änderung, das war 1988, da hatte die Kirche, ansonsten, da hatte ich jetzt nicht so eine enge Beziehung, also ich persönlich jetzt zur Kirche, gab es einen Frauentag und damit auch die Möglichkeit eines größeren öffentlichen Auftritts und da haben wir gesagt, okay, wir machen was, wir machen neben Film auch und Ausstellung eine öffentliche Aktion und haben überlegt, was ist so der kleinste gemeinsame Nenner, um viele zu erreichen und das war damals im Osten, da es keine Klamotten gab, also Mode war mal ein Thema auch und viele haben damals genäht auch und das war so der kleinste gemeinsame Nenner und dann haben wir gesagt, so, wir rufen auf und laden ganz viele ein, jede näht ihr Selbstbild, ihre Vision, also so übersetzt, also ihre Vision von sich als eine Art Kostüm, als eine äußere Hülle, das Selbst als äußere Hülle getragen und da sind dann ganz viele Frauen dazugekommen und da gab es so eine riesen Aufführung, Augustinerkloster, mit irgendwie ein paar 20 Frauen, die dabei waren, also querbeet. Und von denen sind dann einige dann auch noch geblieben und haben später auch noch mitgemacht, also dann in den Jahren bis Anfang der 90er, dann was dann mehr auch in Richtung Performance geht. Also daraus haben sich dann auch ganz verstärkt diese Performances entwickelt. Also wir sind jetzt nicht als schwanzabhackende Feministin rumgelaufen. Nee, sagen wir mal, wir haben einfach, also ich kann jetzt auch nur für mich reden, sicher, ich habe meine eigene Position vertreten und das war letztendlich eher eine feministisch-humanistische Position. Es gab andere, die sicher da auch, ja, wie soll ich sagen, ja, radikaler waren und auch ja, da sehr, sagen wir mal, ausgeprägt das Männerfeindbild hatten. Dazu gehört jetzt weniger, weil mein Ansatz ein anderer war und auch nur ein Teil der Gruppe war so. Also du hast jetzt schon gesagt, dass ihr Kontakt zum Prenzlauer Berg hattet. Mhm. Wie war denn generell irgendwie so eine Vernetzung zwischen Künstlerinnen, vielleicht irgendwie auch in Thüringen, über Thüringen hinaus? Ja, in Thüringen war jetzt da nicht so viel da, also sagen wir mal, die was gemacht haben, die waren mit bei uns dabei oder wir haben uns zusammen gemacht und ansonsten gab es sicher auch noch diese Klasse- und Verbandskünstler, das war für uns aber nicht für Interesse, das war uns zu langweilig, also das hat uns überhaupt nicht interessiert und dann die Kontakte zu Berlin oder zu den größeren Städten, Leipzig, Berlin, also da passierten spannende Sachen, so was man heute so auf Kultur nennt, also interessante Abrisshäusern, damals Gert-Harry Lübcke, Anfänger von Galerie Eigenart, oder diese sogenannte Prenzlauer Berg-Szene, also diese Autoren-Literaten-Szene. Und da gab es Verbindung, da, wie gesagt, Ausstellung. Und damals die 84, die erste, da waren ja auch ganz viele da angefangen, von ja, Bernd Wagner oder dann Conny Schleimert mit ausgestellt, Mita Schamal, das ist die Drummerin von einer Punkband, von einer Berliner Punkband gewesen. Und da gab es natürlich ein ganz spannungsvolles so Gemisch zwischen diesem Punk, also weil du vorhin ansprachst, Anarchismus und hier ja, Verweigerung und Kunst, das ist so eine total spannende Mischung gewesen, hier auch im Osten besonders, anders denke ich noch als im Westen, und da ist natürlich einiges an Potenzial entstanden, also unter anderem Conny Schleimer, wie gesagt, die ist heute bekannt als bildende Künstlerin von Galerie Michael Schulz vertreten. Die hat dann auch Super 8 Filme, das war ja das Medium der Wahl, wenn man einen Film machen wollte, hat dann auch einen Super 8 Film gemacht, das Puttennest, der ist ziemlich bekannt, so jetzt auch jetzt in der Kunstgeschichte zumindest. Und da sind zum Beispiel auch dann einzelne dabei gewesen, Punks, also das war dann auch der Jens Ernst Tuckendorf und C.D. Spinne, also die auch als Künstler arbeiten. Der eine ist eben Maler, der andere Filmemacher, also heute noch. Und da gab es natürlich ein, ja, eine enge Vernetzung. Das war auch so ein ganz kreatives Potenzial und eine ganz explosive Mischung. So. Na, und das ist natürlich dann auch schnell in Fokus der Stadtsicherheit gekommen. Da muss ich jetzt auch nochmal einen Bogen schlagen. So, also so unsere künstlerische Arbeit im Schwerpunkt in den Filmen war im Vordergrund bis 88, 89, aber parallel 88 gab es natürlich dann auch konkretere politische Aktionen. Das heißt, wir haben uns dann vernetzt auch mit den Frauen. Es gab ja verschiedene Frauengruppen aus anderen Kreisen, die, sagen wir mal, jetzt aus dem Kirchenkreis oder die später Brennnesseln, die daraus erwachsen sind, und haben einen runden Tisch gebildet. Und das waren so die Vorläufer, wo wir also gezielte Aktionen, auch politische Aktionen gemacht haben, um also gegen diese Enge vorzugehen oder bestimmte frauenrechtliche Sachen jetzt einzufordern. Und das hat ja dann auch dazu geführt, das wusste ich ja wissen, historisch, aber ich erwähne es trotzdem nochmal, dass ja damals die Frauen, das heißt hier Künstlerinnengruppe mit Frauen für Veränderung und so weiter, dann am 4. Dezember früh dann hier die Stadtsicherheit gestürmt haben. Und das war das Signal für so eine breit ja, angelegte Stasi-Stürmung dann auch insgesamt im Osten. Also das waren die Erfurter Frauen und das waren auch die Frauen von XRXX, das will ich nochmal betonen, zur politischen Arbeit, also dass wir nicht ganz hinten runterfallen lassen. Ja, okay, erstmal soweit dazu. Du hast eben vorhin schon gesagt, dass ihr bis in die 90er Jahre noch Sachen in der Formation gemacht habt. Mhm. Wie kam es dann zu dem Ende von der Gruppe? Na, wir haben, wie gesagt, hier parallel dann 89 angefangen, hier das Haus auszubauen. Das war schon mal die erste Belastungsgrenze, so, weil wir uns für haben uns einen riesen Berg von Eigenleistung hier aufgepuckelt und viele dann auch gemerkt haben, dass ja, es ist doch mehr als so gewünscht war und dann auch für die künstlerische Arbeit wenig Zeit hatten. Und da hat sich viel verändert. Das ist das eine. Das zweite spielt eine Rolle insgesamt. Das ist ja eine schleichende Veränderung gewesen. Vorher war Osten, dann war Westen. Sagen wir mal, man konnte ja einfach nochmal einen neuen Lebensaufwurf machen, was auch viele nochmal für sich gemacht haben. Und ja, das Dritte, wie gesagt, das ist einfach auch die Zeit. Das sind 10 Jahre gewesen, 10 Jahre intensivste Arbeit. Und wir haben, wie gesagt, noch von 89 so bis 94 waren die letzten großen Performances, die wir zusammen gemacht haben. Es war natürlich auch Anfang der 90er noch spannend, weil dann der Westen gucken wollte, der Exoten-Osten und die Ostfrauen. Und da waren wir viel unterwegs, sind viel getourt, also Literaturhaus Frankfurt, Bonn, Mainz, überall, Paris, La Villette eingeladen, damals Schick Lang, Mitterrang, das andere Deutschland hinter der Mauer. Also das waren so, ja, Meilensteine, sage ich mal jetzt hier. So, und da haben wir auch das Geld zusammengetingelt, einen Großteil für das Haus jetzt hier, was wir ausgebaut haben. Und irgendwann ist dann auch die Luft raus und jeder will auch was anderes machen, als so in einer engen Gruppe zusammenzuarbeiten. Das ist 10 Jahre, ist eine lange Zeit, kann ich mal so sagen. War eine wirklich gute Zeit, aber jetzt, ja, wir sind verbunden, sagen wir mal unterschiedlich nah untereinander, aber hat auch viele, also jeder hat auch ja, eigene Projekte. Ihr hörtet Monique Förster aus dem Kunsthaus in Erfurt im Interview zu der Künstlerinnengruppe Xterra XX, die von 1984 bis 1994 in Erfurt aktiv war.